Jetzt hörst du die zweite Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 3 und 4. Hallo Tobias, hier ist Julian. Was haben wir gleich nochmal in Mathe auf? Ich weiß es nicht mehr. Ich fange schon mal mit Geschichte an. Und Bio muss ich auch noch machen. Macht nichts, wenn es spät ist. Ich schlafe nicht vor 11:30. Ciao. Du hörst die zweite Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zu Aufgabe 3 und 4. Hallo Tobias, hier ist Julian. Was haben wir gleich nochmal in Mathe auf? Ich weiß es nicht mehr. Ich fange schon mal mit Geschichte an. Und Bio muss ich auch noch machen. Macht nichts, wenn es spät ist. Ich schlafe nicht vor 11:30. Ciao.